Und wir bestellten unter ihnen Vorbilder, die sie nach unserem Befehl leiteten, als sie sich standhaft gezeigt hatten und von unseren Zeichen überzeugt waren.